der Womper. Frau Hirschi wohnte in einer kleinen Wohnung direkt neben der Stadtautobahn. Die Fenster waren verriegelt und so gut isoliert, dass vom Verkehr kaum etwas zu hören war. Dafür hörte man aus dem Nebenzimmer seltsame Geräusche. Die Wohnung ist nicht ideal, aber man lässt mich in Ruhe. Das ist wichtig. Ich habe in der Küche ein kleines Labor eingerichtet, ganz privat. Ich bin nämlich sehr begabt. Interessieren Sie sich für Gentechnologie? Nur wenn es sein muss. Sie experimentieren in Ihrer Küche mit den Genen. Ich stelle neue Tiere her. Tiere, wie man sie noch nirgendwo gesehen hat. Und wozu soll das gut sein? Was für eine Frage. Wozu sind die Bilder Picassos gut? Der Womper ist ein äußerst putziges Tier. Das mag schon sein, aber wenn Sie mir jetzt ein Womper-Steak anbieten, springe ich aus dem Fenster! Ich möchte, dass Sie sich den Womper anschauen. Er ist völlig harmlos und sieht ganz niedlich aus. Fast wie ein Teddybär. Ich sagte ihr, dass ich Teddybären in meiner Kindheit am liebsten die Köpfe und andere Körperteile ausgerissen hatte. Sie ließ sich dadurch nicht beirren und führte mich in ein Zimmer, in dem mittendrin eine seltsame Pelzmütze auf dem Boden lag, die noch seltsamere Töne von sich gab. Das ist der. Ist der nicht süß? Darüber lässt sich streiten. Was soll ich mit dem Viech? Der Womper ist eine bahnbrechende Erfindung. Er ernährt sich von Staub, ausgefallenen Haaren und anderen Abfällen. Er verarbeitet das alles zu einem Garn, das er ausscheidet. Beinahe wie Seide. Das ist doch toll. Ich habe das Tier in Brüssel zum Patent angemeldet. Vielleicht wäre es besser, man würde Sie, Frau Hirschi, in einer speziellen Klinik anmelden. Tiere basteln ist doch nichts Verrücktes mehr. Wenn Sie jetzt erwarten, dass ich für diese Pelzmütze Bodyguard spiele, täuschen Sie sich aber gewaltig. Auf den Womper passe ich selber auf. Sie sollen nach meinem Freund suchen. Er ist nämlich verschwunden. Vielleicht mag er Ihr neues Haustier nicht. Und ob er den Womper mag, genau darum geht es. Ich befürchte, dass sie die Baupläne ins Ausland verkauft. Sie erzählte mir, dass die Mutter ihres Freundes vermutlich wusste, wo sich der Gesuchte aufhielt, es ihr aber nicht sagen wollte. Als wir auf das Honorar zu sprechen kamen, zierte sich die große Tierbastlerin ein wenig. Schließlich versprach sie mir, für all meine Auslagen und die Zeit, die ich investierte, ein angemessenes Honorar zu bezahlen. Das klang nicht gerade gönnerhaft, war aber angesichts der miesen Auftragslage immerhin etwas. Die Mutter des Vermissten begrüßte mich lachend. Ach, diese Susanne Hirsche ist doch verrückt! Haben Sie das Tier gesehen, das sie gebastelt hat? Eine Missgeburt ist das, entsetzlich und völlig nutzlos. Garn soll es ausscheiden, dass ich nicht lache. Harte Kügelchen scheidet das Tier aus. Kügelchen, die rot leuchten. Frau Hirschi glaubt, dass ihr Sohn die Baupläne des Wompers verkaufen möchte. Ach was! Er macht sich Sorgen um die Gesundheit seiner Freundin, das ist alles. Die Frau spinnt, hat sich in ihr Labor zurückgezogen und macht Tag und Nacht nichts anderes, als mit den Genen herumzuspielen. Die Frau gehört in eine Klinik. Das mag schon sein. Wo aber steckt ihr Sohn? Mein Sohn ging zu einem berühmten Psychologen und Heiler, der versucht, Frau Hirschi aus der Ferne zu heilen. Ich folgte zu Fuß der Straßenbahn, die ich verpasst hatte, bis ich bei der Praxis von Dr. Sprenger angelangt war. Er war ein netter, alter Mann, der, während er sprach, häufig die Augen schloss und mit seinen langen Nasenhaaren spielte. Ich schaute ihm auf die Füße, was auch nicht gerade angenehm war, da Dr. Sprenger scheußliche Sandalen trug. Der junge Mann war vor etwa 3 Stunden hier. Er machte sich Sorgen. Das ist erfreulich. Ich mag junge Menschen, die sich Sorgen machen. Das ist vermutlich auch Ihrem Bankkonto sehr zuträglich. Ich bin erfolgreich. Erst letzte Woche habe ich einen Geschäftsmann von seiner Schlaflosigkeit geheilt. Auch mit einer Fernbehandlung? Tja, per Fax. Das geht erstaunlich gut. Und wie möchten Sie Frau Hirschi heilen? Ich denke an Sie. Und ich reibe dabei dieses Amulett. Es ist aus Kupfer und Zink. Wenn ich es reibe, vibriert das Gehirn der Person, an die ich denke. Ah, sozusagen ein Gedankenvibrator. Nicht ganz, aber fast. Ich vermute, dass Frau Hirschi an einem Kindheitstrauma leidet. Eine ihrer Freundinnen hat in der Kindheit Frau Hirschis Barbiepuppe verspiesen. Seither sehnt sie sich nach neuem Spielzeug, deshalb diese Fixierung auf die Herstellung von neuen Tieren. Und das haben Sie alles aus der Ferne herausgefunden? Die Ferndiagnose gehört zur Fernheilung. Ich sage immer, Distanz ist kein Thema. Energie fließt überall hin. Man muss sie bloß spüren, überall kanalisieren. Einen Augenblick, ich muss mich konzentrieren. Ich glaube, Frau Hirschi hat gerade eine Krise. Reiben Sie auch ein wenig an dem Amulett. Zu zweit geht es besser. Ich schüttelte bloß den Kopf und ließ den alten Reiber reiben, was das Zeug hielt. In seiner Praxis standen jede Menge Kristalle herum und an den Wänden hingen Masken, Ringe und allerlei anderer Unfug, sowie Dankesschreiben von Leuten, die glaubten, durch den alten Spinner geheilt worden zu sein. Ich verließ fluchtartig das Gebäude und nahm ein Taxi, das mich zu meiner Klientin führte. Wieder einmal landete ich vom Regen direkt in der Traufe. Üble Sache, Maloney. Eine Nachbarin hat uns alarmiert. Kennen Sie den Toten? Nein. Aber ich weiß, wer er war. Interessant. Wieso führen Sie eigentlich kein Leichenregister, Maloney? Sie wissen doch sowieso immer besser als die Polizei, wo gerade wieder ein Toter herumliegt und wie er heißt. Wo ist Frau Hirschi? Sie ist drüben in der Küche. Noch hat sie kein Wort gesagt, aber die Sache scheint ziemlich klar zu sein. Es gab wahrscheinlich einen Streit. Kommt in den besten Familien vor. Mord und Totschlag. Das kommt sogar in den allerbesten Familien vor. Das ist wie bei Derek Maloney. Die schönsten Leichen findet man bei den oberen 10.000. Ich schaute mich in der Wohnung um. Der Tote lag mitten im Flur in einer Blutlache. Ich brauchte weder die Ferndiagnosefähigkeiten von Dr. Sprenger noch ein Hellseher zu sein, um zu sehen, dass der junge Mann mit großer Wahrscheinlichkeit verblutet war. Meine Klientin saß in der Küche und schwieg. Das gefiel mir ganz und gar nicht. Erst als sich ein Arzt ein wenig um Frau Hirschi kümmerte und die Leiche aus der Wohnung entfernt worden war, gelang es mir und dem Polizisten, aus Frau Hirschi mehr als nur Schluchzer herauszubekommen. Das ist gemein. Einfach so zu sterben. Weshalb hat er sich umgebracht? Das verstehe ich nicht. Ich wollte ihn doch gar nicht verlassen. Ich habe ihm nur misstraut. Sie glauben also, dass sich Ihr Freund umgebracht hat. Also wie ein Unfall sah das nicht aus. So wie es aussieht, ist er verblutet. An seinem Körper fand man mehrere Einstiche. Niemand bringt sich so um. Was genau ist geschehen? Ich war einkaufen. Etwa eine Stunde war ich weg. Ich habe die Tür abgeschlossen. Er hatte ja einen Schlüssel. Als ich zurückkam, fand ich ihn. Er war schon tot. Warum hat er das getan? Warum hat wer was getan? Geben Sie den Mord zu, Frau Hirschi. Das macht alles einfacher. Sie sagte doch schon, dass sie es nicht gewesen ist. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Was machen Sie jetzt mit mir? Sie sind verhaftet. Anders geht das nicht. Und was geschieht mit dem Womper? Wer ist der Womper? Ihr Haustier. Ich nehme ihn mit zu mir. Das sieht aber nicht aus wie ein Tier. Er hat einen Schock. Er war hier, als es geschah. Sie müssen nett zu ihm sein, Maloney. Vielleicht wollte jemand meinen Womper entführen. Er hat sich nämlich versteckt unter dem Bett. Ist er nicht süß? Süß? Dieser alte Putzlappen soll ein Tier sein? Ich weiß nicht, Maloney, ist die Frau Blemblem? Sie gab mir den Womper. Er passte wunderbar in meine Jackentasche. Frau Hirschi wurde von zwei jungen Polizisten abgeführt, während mir der Alte erhalten blieb. Gemeinsam besuchten wir die Nachbarin, die den Mord gemeldet hatte. Der Womper in meiner Tasche freute sich nicht besonders über den Ausflug. Ich habe einen Schrei gehört. Ich eilte nach oben und sah Frau Hirschi. Und dann sah ich den Toten. Das sah furchtbar aus. Aber ich kenne solche Szenen aus Horrorfilmen. Ich bin nämlich Maskenbildnerin. Ich kann Ihnen jede Fratze aufs Gesicht zaubern. Das, was Sie tragen, ist auch nicht schlecht. Er wurde damit geboren. Mein Gesicht geht Sie einen feuchten Kehricht an, Frau Pickel. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Pickel. Erzählen Sie uns alles, was Sie über Frau Hirschi wissen. Alles? Also, viel weiß ich nicht. Sie ist ständig in der Küche, wahrscheinlich eine Hobbyköchin. Es riecht manchmal auch dementsprechend im Treppenhaus grauenhaft. Hatte sie oft Streit mit ihrem Freund? Oft ist gut. Sie schrien sich ständig an. Ich könnte Ihnen einiges erzählen. Danke, aber das genügt. Ich glaube, der Fall ist so gut wie gelöst. Was meinen Sie, Maloney? Die beiden hatten Streit. Sie geht einkaufen. Kommt zurück. Beide streiten sie wieder. Sie sticht zu, der Streit ist zu Ende und unsere Arbeit beginnt. So einfach ist das. Er war sichtlich stolz auf seine schwachsinnige Rekonstruktion des Tatherganges. Ich machte mir ganz andere Gedanken. Diese führten mich zu Herrn Sprenger, den dubiosen Heiler. Er war gerade dabei, eine Frau in Kasachstan via Fernbehandlung von ihrem Leiden zu befreien. Wie sich herausstellte, hieß ihr Leiden Igor. Und sie war seit 30 Jahren mit ihm verheiratet. Dr. Sprenger empfahl ihr eine seltsame Tinktur und ein Messinghalsband. Dann wandte er sich meinen Problemen zu. Entsetzlich. Nur schon die bloße Vorstellung ist entsetzlich. Aber Frau Hirschi kann ihn nicht umgebracht haben. Niemand, der bei mir in Behandlung ist, bringt andere Leute um. Die Polizei ist da anderer Ansicht. Wenn Sie mir das Zeit lassen, kann ich nach dem Mörder suchen. Das geht aber nur bei Neumond. Dann gehe ich jetzt wieder. Warum? Ist Ihnen meine Ausstrahlung unangenehm? Nein, aber Leute wie Sie ertrage ich nur bei Vollmond. Das ist aber seltsam. Meine Mutter hatte das auch. Immer, wenn Vollmond war, redete sie mit mir. Die restliche Zeit war ich im Keller eingesperrt. Ja, meine Kindheit war nicht einfach. Aber ich möchte sie nicht missen. Wer kann schon von sich behaupten, ein richtiges Kellerkind zu sein? Er hüpfte plötzlich auf einen Stuhl und begann zu dirigieren. Auf mein fassungsloses Starren antwortete er, dass einer seiner Patienten ein berühmter Dirigent sei, der jedoch an starren Armen leide. Dr. Sprenger versuchte aus der Ferne, die Starre zu lösen, was unmittelbar betrachtet ziemlich lächerlich aussah. Ich ging zurück zum Tatort und traf auf zwei Männer, die sich vor dem Haus offenbar über die Exklusivrechte an der Leiche stritten. Jetzt reicht es aber. Sie behindern mich bei der Arbeit. Verschwinden Sie! Ja, Sie behindern mich, Mann. Schon seit Tagen. Zudem schnappen Sie mir beim Takeaway immer die beste Pizza weg. Wie viel Trinkgeld kostet Sie das? Das geht Sie überhaupt nicht an. Darf ich fragen, weshalb die Herren sich so ereifern? Und dieser Detektiv mischt sich in meine Ermittlungen ein. Tatsächlich. Tut er das? Allerdings, genauso wie dieser Detektiv sich in meine Ermittlungen einmischt. Sie ermitteln also beide hier vor diesem Haus. Für wen arbeiten Sie? Ich arbeite für die Agentur Holzauge. Ja, das erklärt einiges. Ich arbeite für die Agentur Glasbein. Nee, geht. Wie kann man bloß? Und wer ließ wen überwachen? Jetzt, wo der Kerl tot ist, spielt es keine große Rolle mehr. Die Mutter des Toten wollte wissen, ob diese Frau Hirschi alle Tassen im Schrank hat. Was für ein lausiger Detektiv Sie sind. Nicht einmal den Mord konnten Sie verhindern. Und Sie suchen seit Wochen nach einem Vermissten, der zuletzt hier vor dem Haus gesehen wurde und sind neidisch auf meine Pizza. Haben Sie den Mord gesehen? Nein, aber es kam niemand aus dem Hause. Der Mörder muss noch im Hause sein. Ach was, diese Frau Hirschi war es. Die steckt im Knast. Das ist gut so. Was ist das eigentlich für ein Vermisster, nach dem Sie suchen? Ich suche keinen Vermissten. Er meint mich. Ein Angestellter einer Chemiebude ist das. Wollte mit Frau Hirschi verhandeln. Seither gilt er als verschollen. Er wurde hier im Haus zuletzt gesehen. Ja, das sagte ich doch schon. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Philip Maloney. Tatsächlich, klingt wie Herrenunterwäsche. Ich bin der berühmteste Detektiv der Stadt. Ach, tatsächlich sind Sie das. Und weshalb sind Sie so berühmt? Moment mal, Philip Maloney, ist das nicht der Kerl mit der versteckten Kamera? Bin ich im Fernsehen? Ach, ist das aufregend. Viel spannender als der öde Job eines Privatschnüfflers. Finden Sie nicht auch? Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich sollte man als Detektiv nicht eine gewisse Diskretion an den Tag legen. Das bedingt natürlich, dass man sich den Medien nicht aufdrängt, oder? Andererseits, naja, wo sagten Sie, ist die Kamera? So viel also zu meinen jüngeren Kollegen. Ich ging zurück in mein Büro und telefonierte ein wenig herum. Tatsächlich wurde seit einigen Wochen ein leitender Angestellter einer Chemiebude vermisst, der den Auftrag hatte, mit Frau Hirschi zu verhandeln. Meine Klientin wurde mir dadurch natürlich noch ein wenig suspekter. Als ich die Mutter des Ermordeten am nächsten Tag besuchte, machte ich die erstaunliche Feststellung, dass der Quacksalber Sprenger einen Hausbesuch bei ihr machte. Dr. Sprenger hat mich von meinem Hüftleiden befreit. Tatsächlich. Per Ferndiagnose. Oder ist er bei Ihnen in den Nahkampf gegangen? Wir lieben uns. Schon seit langem. Das ist kein Geheimnis. Ein Geheimnis ist aber der Tod Ihres Sohnes. Mein Sohn wurde von dieser Chemieschlampe ermordet. Meine Hüfte. Sie schmerzt wieder. Ja, aber das ist unmöglich. Das müssen Phantomschmerzen sein. Vielleicht ein Rückfall. Gewisse Schmerzen verschwinden erst, wenn sich der behandelnde Arzt in Luft auflöst oder im Knast landet. Das ist lächerlich. Sie können mir nichts anhängen. Ich bin Psychologe. Dagegen kann man nichts machen. Da haben Sie natürlich recht. Dieser Mann ist ein Heiler. Und was für einer. Lassen Sie ihn in Ruhe. Lassen Sie uns beide in Ruhe. Was wollen Sie überhaupt noch? Sie haben Frau Hirschi überwachen lassen. Na und? Ich habe ihr nicht getraut und damit recht gehabt. Leider hat der Detektiv, der sie überwachen sollte, versagt. Sonst würde mein Sohn jetzt noch leben. Du solltest dich nicht allzu sehr anstrengen. Komm, leg dich auf mich. Ja, das stimuliert deine Abwehrkräfte. Der schmierige Geselle hatte sich ein ganzes Repertoire an tollen Sprüchen ausgedacht, um Frauen flachzulegen. Wen er nicht mochte, kurierte er per Fax. Und bei den anderen fingerte er persönlich herum. Bevor mir übel wurde, ging ich zurück in mein Büro. Einer der jungen Detektive rief mich an und beorderte mich an den Tatort. Dort machte ich eine erstaunliche Entdeckung. Ich habe ihn zuerst gefunden. Blödsinn, Mann! Sie haben sich in die Hose gemacht, als ich Ihnen sagte, dass hier im Keller etwas liegt. Ich wollte nur nicht, dass Sie Spuren verwischen. Schließlich möchte ich nicht Probleme mit der Polizei bekommen. Auf jeden Fall habe ich die Leiche gefunden. Das ist der Mann der Chemiefirma. Er muss schon eine ganze Weile hier liegen. Aber er riecht nichts. Woran liegt das wohl? Er sieht aus wie eine Mumie. Vielleicht ist er auch eine. Der Kerl scheint keinen Tropfen Blut mehr in sich zu haben. Also doch ein Vampir. Ich hab's ja gewusst. Quatsch, es gibt keine Vampire. Das scheint mir eher die Tat eines Werwolfes zu sein. Ich schlage vor, Sie beide verkrümeln sich, ehe Sie noch mehr Unsinn absondern. Was riecht hier eigentlich so streng? Er ist das. Hat sich in die Hosen gemacht. Das stimmt nicht, das ist mein Deodorant. Die Hosen. Spezielle Lockstoffe. Für Schmeißfliegen. Nein, eigentlich sollte es auf Frauen anziehend wirken. Die Frau möchte ich sehen, die auf so etwas steht. Die beiden stritten sich weiter, bis ich sie eigenhändig an die frische Luft beförderte. Im oberen Stockwerk wartete ich vor der Tür der jungen Maskenbildnerin. Sie öffnete erst, nachdem ich geklingelt hatte. Von Intuition konnte also keine Rede sein. Dafür half sie mir im Keller bei der Identifizierung des Toten. Was? Das war mal ein richtiger Mann? Ich dachte, das sei eine Puppe. Der liegt schon seit Wochen hier. Und Sie haben sich nie die Mühe gemacht, ihn genauer anzuschauen. Wieso sollte ich? Hier im Haus leben einige seltsame Gestalten. Die sehen nicht besser aus als diese Leiche hier. Wann genau haben Sie den Toten zum ersten Mal gesehen? Das war vor 3 oder 4 Wochen. Kann aber auch schon länger her sein. Woran ist er gestorben? Keine Ahnung. Jedenfalls nicht eines natürlichen Todes. Eigentlich schade, dass Sie ihn jetzt wegräumen. Ich hätte ihn gut als Dekoration in einem Horrorfilm gebrauchen können. Ich wunderte mich nicht mehr über die Frau. Sie zeigte mir in ihrer Wohnung Fotos aus ihrem Berufsalltag. Lauter kunstvoll verunstaltete Gesichter. Der Mann, dem ich wenig später im Keller wieder begegnete, war von Natur aus mit markanten Gesichtszügen gesegnet. Noch eine Leiche. Noch seltsamer zugerichtet als die erste. Geht hier im Haus eigentlich noch alles mit rechten Dingen zu und her? An Orten, an denen Sie regelmäßig auftauchen, geht nichts mit rechten Dingen zu und her. Keine faulen Sprüche, Maloney. Vielleicht haben wir es mit einer Massenmörderin zu tun. Was machen Sie da, Maloney? Sehen Sie das hier? Kleine, harte Kügelchen, die rot leuchten. Na und? Das sind die Ausscheidungen des Wompers. Ist das diese Pelzmütze, die ihn die Mörderin anvertraut hat? Der Wompa ist ein Tier. Und wie mir scheint, ein nicht ungefährliches. Das ist doch Unsinn, Maloney. Solche Tiere gibt es nicht. Meine Frau schaut sich im Fernsehen alle Tierfilme an, die ausgestrahlt werden. Aber von einem Wompa hat sie noch nie etwas erzählt. Wussten Sie übrigens, dass es Tiere gibt, die vorne 4 Zehen und hinten nur 3 haben? Und vorne so einen kurzen Rüssel? Wie heißt doch gleich dieses Tier? Also, ein Nashorn ist das nicht. Nashörner haben keine Rüssel. Oder etwa doch. Vielleicht ein Gnu. Gibt es so etwas wie ein Rüssel-Gnu? Also, in meinen Kreuzworträtseln gibt es nur Gnus ohne Rüssel. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich ihn davon überzeugen konnte, dass in meinem Büro des Rätsels Lösung auf ihn wartete. Als ich die Schreibtischschublade öffnete, hüpfte der Wompa auf meinen Schreibtisch und freute sich über die neu gewonnene Freiheit. Das soll ein Gnu sein? Das hat doch weder einen Rüssel noch hat es Beine. Ist das überhaupt ein Tier? Das ist der Wompa, eine Erfindung von Frau Hirschi. Leider ist er nicht ganz stubenrein. Er lässt kleine, harte Kügelchen liegen. Auch dann, wenn er jemanden umgebracht hat. Diese Pelzmütze soll ein Mörder sein. Das ist doch lächerlich, Maloney. Das Tier hat nicht einmal Hände oder Flossen. Wie soll es ein Messer halten? Hey, was ist los? Ich glaube, es liebt Sie. Nehmen Sie das Tier von meinem Kopf, Maloney. Es juckt. Der Wompa hatte plötzlich genug von den spärlichen Polizistenhaaren. Er hüpfte auf den Boden, gab ein seltsames Geräusch von sich und löste sich langsam in kleine, rote Kügelchen auf. Die beiden Morde konnte man dem Tier nie richtig nachweisen. Frau Hirschi landete deswegen ein paar Jahre im Knast, was sie aber nicht daran hinderte, in ihrer Zelle ein kleines Labor einzurichten und an neuen Tierarten zu basteln. So geht das.